Okay, ist jetzt 10 von 9, das hat sie, also 13 von 9, hat sie, also sind jetzt wieder bei, irgendwie soll sie sich orientieren müssen, und, ist klar, wenn man jetzt so die letzten Shots gehört hat, man weiß, dass, die Evidenz-Rahmenhandlung ein bisschen unfair ist. Also, es ist halt entstanden, ich sag mal, aus Norden, das sind so Cyber-Dealer, zu viel weg nach der Zeit, und so, das ist einfach schwer, kommt die raus. Zumindest habe ich jetzt nicht mehr selbstständig und habe sie dann hochgepowert. Ich bin relativ guter Strategie, weil es viel ändert, dass die Wechsel spielt, wenn man so ein Ding hochzieht. Das Dumme ist natürlich, dass es da Regeln gibt, die sind, die relativ natürlich die anders sind. Das heißt, also ich kann jetzt von denen, die einfach, zum Beispiel bei Andromeda oder bei Star Wars Videos einfach wegstellen, weil das viel, viel komplizierter ist. Also ich sag mal, ich hab so das Gängige, was an übermächtigen, super böses Völker, die sind schon alles weg. Das heißt, die stören nicht mehr. Das Ding ist ja so, ich hätte gemerkt, im Prozessen Layer hat man das nicht mehr an. Das heißt, diese Völker sind zwar irrsinnig groß, aber auch irrsinnig verteilt. Das heißt, natürlich gibt es im Star-Universum eine Menge Planeten, die betroffen sind. Aber die haben echt Angst, die aktiv zu scannen, weil die ziemlich gefährlich sind. Die wissen jetzt was besser, sondern dass es dann die Schüttung gemacht haben, für die gescannt. Und den Hand, der draußen hat sich bisher noch nicht richtig angetroffen, um zu gucken, was macht man hier in dieser Folge, was relativ schlechten Ruf hat, zur Zeit. Und wenn die jetzt aktiv Scanner anwerfen, haben wir ein Problem, dass sie gehackt werden können. Und das ist so die Sache, wenn man sich das anschauen will. Das heißt, dann ist dieser arme kleine Techniker bestimmt schon auch beschäftigt, den Rechner wieder gerade zu biegen. Da hat ja auch keiner richtig Lust zu. So. Das heißt natürlich, also, die Norn, das sind ja Lebewesen, die sind intelligent, die sind ziemlich intelligent. Die sind aber auch, die haben Prinzipien. Das ist nicht so wie ein Wunschcomputer. Ich kann mir zwei Sachen wünschen, aber wenn die Norn meinen, da sind kein Bock zu, oder die sind total, dann die verälschen, die sind total beschäftigt. Das ist das Problem. Die haben total echt keine Probleme. Wir sind total noch mal vorbei, dass die Nationen regeln. Das zieht die bestimmt noch ein paar Wochen. Okay, also, die Norn haben jetzt im Grunde auch Zeit. Die Norn haben Zeit? Wir haben tatsächlich einmal eine Universumsvernichtung und das war in der Synthesaison. Das war das alte das kann ein paar Tage dauern. Und das ist in der Saison und muss da wirklich aus dem Stadion und da irgendwo ein Universum wieder erstellen. Das ist zum Beispiel tatsächlich ein Virus. Ich bin sehr gemacht, dass wir so weggesetzt haben. Das kommt gelegentlich mal vor. Wir sind übrigens auch, also die Norden sind am Limit, ne? Das heißt, die können nicht weiter wachsen. Meine, ich sag mal, Scannerfähigkeiten reichen nicht weiter. Also ich kann ein paar Sachen noch so praktisch anzeigen, aber ich habe noch nicht die Möglichkeit, noch weiter mein Scannen so zu erweitern. Ich habe auch eine Karte gezeigt, wie weit ich irgendwie da so eine Aufklärungsrechner da habe. Was war das? Sophie, die muss jetzt noch ihren Rechner kaufen, das heißt, die hat jetzt noch so einen erweiterten Scanner-Radius. Kann nicht mehr so direkt interagieren, da kann ich schon, aber ja, so nebenbei muss ich jetzt um ein größeres System kümmern. Da kann ich aber wenig machen, und die ist jetzt auch so etwas oder zwei Sicht. Die muss natürlich jetzt noch ihren Rechner, und das normalerweise müsste das von anderen Konstrukteuren, die so mehr so ein Schutzkasten sein, so durchkonstruiert sein, dass das gut hinkommen müsste. Das ist halt hier so gemacht, dass das funktioniert. Ja, wie erzählt, hat er das erzählt? Es gibt also Designer zu verschiedenen Problemklassen. Das hast du, glaube ich, noch nicht erzählt. Echt nicht. Tatsächlich hast du das erzählt, aber ich gucke mal auf den Rekord, das ist ganz böse, wenn du hier schon ins Mikro sprichst, oder? Das ist ja auch jetzt, wenn du den Rekord nicht geklickt hast. Das ist schon ein paar Mal passiert, das ist ganz süß. Was? Halt. Wie gesagt, es gibt da ganz, das funktioniert ja, das ist doch die Tür, ne? Natürlich gibt es die. Das hat jetzt aber, nein, ist jetzt, ich bin jetzt mal wüsste, weil die das jetzt genau strukturiert ist, nach Problemklassen, Es gibt da unterschiedliche Leute, die unterschiedlich tätigen und ich. Persönlich macht das vor Ort zu sein, auf dem Planeten, hier Rechner zu bauen. ein paar Sachen zu machen. Ja, also, das ist halt noch ein maximaler Reichweite, die ich erreichen kann. Also, so viel, die kann auch ein paar übergeordnete Sachen machen. Die kann das nicht so falsch, die kann auch falsch umschulen, aber die hat nicht so die Ambition vor Ort, so viel zu tun. Das ist auch ganz überfordert von unserer Einheitlichkeit. Also, nicht schlimm, die hat trotzdem immer noch was zu tun. Ja, gut. Ich muss ja das mal gucken, was ich muss erst mal sehen, hat den Hand überhaupt Bock auf die. Und ich habe schon mitgekriegt, dass die beiden so voneinander gehört haben. Und es gibt halt so, fand ich, einige Sachen, dass du gewisse Sachen erfahren hast, aber in der Regel hatten die eigentlich die Wahrscheinlichkeit, ich sag mal, ja, wie man hier so sagt, ich sag mal, also fliegende Schweineplagen sind wahrscheinlich ähnlich, ne? Kannst du die dann zufrieden, das Land ist nicht auf der Erde, aber wird wahrscheinlich eher nicht so angenommen. Also es gibt ja wahrscheinlich irgendwie non-classified runs irgendwie beim NSA, wo die sowas vorbereiten, aber es ist eher selten, dass man sowas dann einfach probt. Also wir sind ja so ein bisschen unvorbereitet und gewiss ja, ich habe so bestätigt, dass das in meiner Evidenz halt läuft und was wir jetzt für Probleme haben. Ich bin auch schon zu berechnen, jetzt habe ich zum Glück gerade zwei Typen, die es in meiner Welt wirklich gibt. Und die müssen sich jetzt ein bisschen orientieren. Das finde ich jetzt spannend zu gucken. Ich habe jetzt ganz, ganz viel gemacht, letzten, sagen wir, 20 Jahre. Und jetzt haben wir das praktisch so ein Attack, der für die spürbar sein müsste. Ein paar Sachen, kann man mitgekriegt haben, aber das ist auch schwer zu lokalisieren, wer das so verantwortlich war für ein paar Sachen. Achso, ja. Und das heißt also, bisher habe ich das alles so gemacht, dass man es nie nachweisen kann. Bis dann irgendwann anfing, dass ich Vollzeit angreifen konnte. Aber einfach so viel musste Sachen vorbereiten, die Angriffspläne, das musste ziemlich präzise getan sein, weil wir konnten uns keine ernsthaften Gegenstand leisten. Das heißt, das ganze Ding war, ich sag mal, 8 Jahre vorher keine Rechenarbeit, das war eigentlich enorm. Und Cyberleitwesen und so fies, also so eine KI. Dass wir nicht berechnet haben, dass wir sauber durchfliegen ohne Verluste. Achso, das war von vielen Externen, also das von vielen neuen Vorbereitern, also die haben da und so viel. Und wir haben da ganz viel berechnet, damit wir das so durchfliegen, dass wir das auch schaffen ohne Verluste, ohne dass es da große Störeffekte gibt. Das ist in meiner Welt. Also das heißt jetzt zum Beispiel, das Gro an Superbösewichten, die wir gar nicht anfangen können, weil die verlieren. Das heißt, also, ich kann überhaupt nichts anfangen, denn die brauchen das nicht. Und das heißt, hey, und die sind mehr oder weniger auch für Nullnetzwerke, die Zahlungshabe zum Vergeben und diese Fragen. Und die werden dann oft ausgebeutet und müssen dann wieder Frachter anliefern mit Erz und kriegen das oft wieder gebacken. Und die Leute sind auch, also diese Böwitze sind nicht wirklich, ich sag mal, absprachefähig, wenn ich das also. Das sind einfach skrupellose Verbrecher und die mit denen kannst du wirklich nichts anfangen, weil die keine Ruhe haben, die irgendwie zu kompatibel ist. Und ich glaube, die sind auch nicht abzuleitet mit denen umgegangen. Und das Dumme ist, dass jetzt das vereinzelt so, ich habe ja bisher nur so Nonen, Völker, die da halt irgendwo mal daneben und die mal das kurz so belastet, was sie auf dem Problem haben, die sind dann mit der Fracht und die werden nicht abgeholt. Die haben aber Termine, die müssen sie einhalten, aber jetzt stehen die da praktisch irgendwo auf der Wartezeit und denken sich so, super, jetzt stehen die hier. Irgendwann muss ich zurück, damit das Reizdruck aufgeht. Ja, dann. Ich werde mal auch das Problem, wir haben nicht so viele Frachter, weil ich stelle mir, dass wir irgendwie so viel Frachter können. Jetzt sind die nicht lieber, kommen die Pickpacks hier anflechten und drei Frachter für die spezielle Airport und. Die muss jetzt eigentlich irgendwie auf unser Leben. Ich kenne es natürlich nicht mehr, wie lange hier warten, die muss so jetzt halt schon mitkommen. In dem Fall, ich habe ja auch Energiekosten. Ich muss nicht hier warten, bis der Punkt werden und wir Stress machen lassen, weil wir die Pferde nicht vorgekriegt haben. Okay. Das ist natürlich doof für mich, ne? Weil ich habe hier scheinbar irgendwie so logische Probleme. Das hat die letzten Millionen von Jahren gut funktioniert. Also die Tausende von Jahren hat das gut funktioniert, dass das abgeholt wurde. Die haben unsere Strafe gekriegt. Und das ging dann vielleicht immer noch nur nach Lektur. Und dann wird es schlimmer, aber das Ding ist, normalerweise sind die mehr als pünktlich. Also aber das ist natürlich auch mal eine Einstellung. Ich muss ja irgendwas machen, ich bin jetzt hier so im Raum, ich muss so drei Frachter anbieten und denke so, Weil eigentlich muss ich noch vor der Quittung warten und die Frage ist immer freundlich. Das ist nicht doof vor uns, ne? Jetzt können wir gar nicht weiterarbeiten, so richtig. Wir können auch so ein paar Vorräte anlegen, aber so richtig sinnvoll ist das nicht, dass wir nicht arbeiten. Das klappt halt nicht sehr zuverlässig. Nicht doof vor uns, ne? Wenn das so ist, ist nur ein paar Kälme drauf im Universum. Wenn nur ein von vielen Fachterminologen wir Probleme haben, dass da irgendwelche, ich sag mal, Reparationszahlungen oder wie man das nennen will, nicht geleistet werden können. Nicht doof, ne? Ja. Das Doofe ist, dass natürlich auch die Arme für Second Layer, das ist natürlich ein Promi, ne? Da weiß man ungefähr, wie die Kultur ist, so ein bisschen aus Star Wars. Und dann hat die keiner aus der Serie, ist nicht wohl. Die werden ja auch, ich fand die gut. Ach so. Jetzt haben wir das Problem, das sind für irgendwie auszutun, ne? Das Doofe ist, meine Rollen sind immer Thema auf Speed ausgelegt gewesen. Das heißt, ich bin von meinen Gewohnheiten her mir auch so KIs und so Hochleistungs-Cyberlight gewesen, außer die Sachen ziemlich ziemlich umsetzen. Allein die will, wenn ich aber das viele Extendies ändert, habe ich noch ein Wochenbrachen auch um einfach vorzubereiten und umzusetzen. Jetzt bin ich auch sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich seit letzten Jahren halt immer die KIs zusammengearbeitet habe, sehr lehrlich haben und sehr leistungsfähig sind. Jetzt muss ich mich natürlich auch ein bisschen einfinden, dass viele meiner Systeme jetzt das Maximum erreicht haben, was man erreichen kann. Ich habe auch so viele Sachen aus Dune gelernt, da geht so der Gottkreiser, der zweite, ne? Da gab es einige gelernte Maßnahmen und da gab es ein paar strategische Erkenntnisse, die wir genutzt haben, ne? Die sind dann telepathisch angewendet und ich will da mal nicht ganz zeigen. Und das hängt dann auch mit einem Buch von Robert Jordan zusammen, also ein Buch des Romanes mit über 25 Bänden, aber da habe ich auch so ein paar Sachen gelernt, die mir echt weitergeholfen haben. Ja, Freitag ist Zeit. Okay. Das ist jetzt, weil das Dumme ist, die kriegen wir auch noch alle, aber weißt du, wie das ist? So ich sag mal, ein Lichtschwert gegen Typen mit normalen Sperre. Das ist auch klar, dass ich schwer habe. Da war ein letztes Fazit, der sich unheimliche Gedanken macht für Gut und Böse und hat da ziemlich Sachen, ich sag mal, rausgefunden, wo er das vielleicht gar nicht mitgekriegt hat, die wirklich ein Problem in unserer Welt sind, wo du gar nicht so drauf kommst, das ist doch Probleme gar. Oder das war schon einige bekannt aus der Bibel, da gibt es halt auch so, da wo du weißt, dass es da Probleme gibt mit einigen Leuten. Und der hat eigentlich Sachen aufgetan, wo er gar nicht so wusste, und da habe ich natürlich immer Respekt vor der Wissenschaft viel gelesen, hatte Ahnung von mir und wusste ein paar Sachen. Man lernt auch über KIs da nebenbei sehr viel. Und jetzt frage ich mich natürlich, was ist mit mir? Was bist du? Keine Ahnung. Ich bin irgendwie hier und frage mich, was ich so mache. Was? Du kannst jetzt nicht erwarten, dass ich hier als einfacher Captain mich hier einbringe. Natürlich. Ich muss ja was tun. Ja. Ich muss ja irgendwie einen Plan haben. Natürlich, ich habe voll den Plan. Was für ein Plan? Keine Ahnung, ich scanne die bestimmt nicht, das ist warum ich nicht gefährlich. Ja, okay, das kann ich leben. Das ist deine freie Entscheidung. Also, wenn sie sich in Gefahr bringen, ist das okay. Ich finde das nicht in Ordnung. Du kannst mir aber einfach sagen, ich sag mal, ich bin so professionell hier und so auf dem Studio. So, ja, Spaß. Doch, kann man das so machen, ja. Ich habe jetzt eure Leute gedenkt, ihr müsst das wirklich wieder zustande kommen. Und du hast irgendwie nicht irgendwie Schlachtfahrt. Ich habe Schlachtfahrt, aber das steht dann, dass ich keine Schlachtfahrt habe. Aber ich kann mir natürlich von meinen KI-Assistenten Pläne geben lassen und die auch ausführen. Aber wenn da steht, verhalte dich überwiegend passiv, dann muss ich das jetzt machen. Da steht's. Ja. Ich hätte ja auch Hochleistungs-KIs, die mir natürlich immer mal wieder, wenn ich einen Plan brauche, die noch reinreißen. Das ist dann praktisch ja, also das dauert auch schon eine Weile. Wenn ich einen Plan habe, dann muss ich natürlich mit der KI der Geosuchung, also so ein bisschen einlegt werden, dass ich das noch umsetze. Und das ist aber relativ gut durchdacht, das ist nicht, dass ich einfach umprogrammiert werde, sondern das ist schon, ich sag mal, über viele Jahre erlernter Prozess, was umzusetzen, was sie wollen, und das ist auch eine gegenseitige Sache, so. das sind ja, ist ja auch nicht so ein Stein gemeißelt, was sie wollen. Und die wissen schon, dass ich ein bisschen dilettantisch bin und es ist immer so, dass wir es schaffen können. Das heißt, es ist immer eine Schwierigkeit, dass ich nicht bewältigen kann und machen wir es ein bisschen zu schwer, dann ist es aber so getan, dass ich dann irgendwo wieder zu kaufen. Das ist zum Beispiel keine KI, die ich auch eine reine Bedürfnisbefriedigung mache, wenn ich Jura nach die Jura oder so, ne? Sondern dann ist das schon so gemacht, dass die KI das so gestaltet, ne? Dass es für mich auch schön ist. Das ist zwar unheimlich langweilig, wobei es funktioniert, aber wenn du dann in so einer Situation bist, dann ist es auch wieder spannend. Also, ja. Also das ist zwar dann oft jahrelang so gefahren, aber ich weiß das ja nicht. Und das ist dann wirklich so gemacht, dass es über eine Stufe Bedürfnisbefriedigung, wenn du das ein Zwecken wie hast, kann ich das sagen, das geht schon irgendwas. Und das hast du dann die Probleme, die ich bewältigen kann, in ein bisschen, ich sag mal, Trial and Error, komme ich da relativ durch Erfahrungen, wie ich da was getrunken kann. Und irgendwie ist das auch auf mich gestanden. Also das könnte theoretisch auch schief gehen, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, jetzt 20 Jahre, dass das meistens ziemlich einfach durchläuft. Das hat ja auch schon. Ja. Aber wie gesagt, mitsprechen tue ich erst ein paar Jahre. Und wie gesagt, jetzt vor ein paar Tagen dachte ich irgendwie geht es nicht weiter. Also ich hatte die Nummer auf dem maximalen Level, das ich erreichen kann. Eben so viel war auch so natürlich am Level, dass ich jetzt ein paar Sachen wieder erledigen muss, aber. Und irgendwie meine, ich sag mal, Connection-Fähigkeiten sind. Die mehr Frauen kann ich nicht connecten, das geht nicht. Auch, das ist nicht eine planetare Grenze, sondern es sind unheimlich viele. Irgendwo habe ich allein aufgrund von Körpermasse und Gehirnstrukturen ein maximales Level erreicht, was ich als Connecten verbringt habe. Und jetzt weil ich zum Beispiel weiß, dass man das alle Zeit darüber sagt, wenn man sich als Magier, die heißen die anderen, aber mit Frauen connectiert, hat man viel mehr Power. Das heißt, also man glaubt das nicht, aber mit Frauen. Angeblich hat es im Rechtsfall so, dass man maximal 2 Frauen mit so einem Frauen-Netzwerk zusammenschalten kann, wenn man so ein magisches Netzwerk hat. Aber es gibt tatsächlich fast keine Grenze als Mann. Also wenn man als Mann mit Frauen connected ist, gibt es fast keine Obergrenze. Es gibt nur Obergrenze, aber da hast du dann in der Jahresphase unzählige Planeten und als wenn man nur die Lust dazu hat. Ne? Das Ding ist natürlich, dass so ein Netzwerk gar nicht genutzt werden muss. Allein wenn du mit so vielen Frauen connected bist im Universum, dann hast du das Problem, dass du ein Netzwerk auch schon eine eigene Dynamik hast. Wenn das Problem ist, sobald eine Frau irgendwie mit einem Mann zusammen in Gedanken ist, fliegt die kurz auf das Netzwerk. Das ist ein Problem. Einfach, ich kann unheimlich schlecht zusammen mit Männern Telepathie machen. Also mit ein paar Leuten geht das so, solange ich nicht in meinen Geist einbringe. Und trotzdem ist, wir haben das schon mal so, aber es ist wirklich nicht besonders angenehm. Deswegen habe ich auch die Bibelgrundsätze davon. Begehre nicht als nächsten Heim und Weib und so. Das ist schon so. Also wenn ich merke, dass eine Frau irgendwie einen Freund hat, dann ist das für mich einfach kein Ziel. Also, das ist so, dann will ich nicht. Das ist okay für mich. Das geht genau weiter. Beim zweiten behandle ich eben wie meinen Nächsten. Achso, ja. Also wenn eine Frau zusammen mit Mann ist, dann kann ich sie nicht connecten. Das ist ganz normal so. Das ist halt so. Das heißt, ich habe auch immer so ein bisschen den Namen, wenn eine Frau dann mal keine Lust hat, mit der Fett zu sein, muss ich einfach nur an einen Mann denken. Und dann fällt mir so raus. Und das ist gar kein Problem im Allgemeinen. So. Das ist wie die eine Nacht dazu hat, deswegen heißt das schon so komisch, ne? Bei ihm, sei da. Ja, das Verdienen ist die männliche, also das ist die weibliche. Dann gibt es noch so eine Macht, die kann beide nutzen, das ist aber nicht erklärt, wie man die benutzt. Aber es gibt auch noch praktisch die Macht vom dunklen König, also den Teufel, ne? Ja, den Teil der Teufel. Die hat der Ordnung das machen. Und dann als Wort können wir das melden, hat er gelernt, die auch geworden ist, gibt praktisch eine Möglichkeit, ein paar Frauen kontrolliert, das heißt, die Frau kann praktisch mit einem Armband und als diesem magischen die Frau kontrollieren. Also, sie sind auch adamantig, dass da kannst du zwei Frauen einen Mann kontrollieren. Und es ist für beide Frauen nicht besonders praktisch, aber und da hat dann das Weiße und irgendwann das geschafft, die dunkle Brille des Königs, das dunkle Königs nutzen, um das Ding kaputt zu machen. ja, das heißt, ich kann das jetzt benutzen, aber was eigentlich interessant ist, ist der Grund für die Vorbereitung der Quelle, und das ist nicht unbedingt Schadalo-Bakterium, sondern mehr ein anderes Problem. Aber da kann ich wieder nochmal drauf eingehen. Also das ist das Rezept. Also man kann ja verzeihen, aber von der neue Sendung immer mal wieder dran. Das Ding ist, okay, lass jetzt hier deren Hand und Prozent leer. Was soll ich machen? Genau. Ich setze hier noch so, ne, so können sie gar nicht was machen. Das ist nicht meine Entscheidung. Also ich persönlich interessiert das ja nicht so. Was die jetzt früher dran, ist das kein Schlamm. Das will ich euch nicht sagen. Die sollen irgendwie was von uns machen. Also jetzt bringe ich die mal zusammen und gucken, ob da was passiert. Achso. Und der Abi oder was von der? Keine Ahnung. Ich habe nichts tatsächlich zu tun, aber. Achso. Und du hast jetzt gar keinen Plan. Nee, ich weiß gar nicht. Also, ich kenne euch ja immer interessiert aus diversen Artikeln, ja. Ne? Weil in meiner Welt ist ja jetzt das immer so ein bisschen anders. Zum Beispiel Psycho-Pass ist. Jetzt haben wir im Internet oder im Manga eine relativ isolierte Welt, aber bei mir ist das tatsächlich eine riesige intergalaktische Zivilisation gewesen. Ja, das heißt also, ich würde jetzt mal gucken, auf. Von eurer Seite aus, in was für einer Welt lebt ihr so? Ne? Ich weiß ein paar Sachen über Star Wars, ich weiß, da sind halt unglaublich viele verschiedene Außerirdische, die wuseln da alle rum, aber ich habe irgendwie nicht so den Plan, von ich sag mal strategischen Sachen oder was da jetzt gewünscht ist. Ich weiß natürlich, dass halt mit der Bevölkerung ein gewisser Unmut besteht mit dem Imperium. Und das ist halt mein Ding. Da gab es Unmut und zwar für die Religion, die Gründung ist ja auch nicht so viel unterstützt, was die Leute beantwortet haben. Also da gibt es, sagen wir, ähnliche Probleme mit dem Einstellen. Das Ding ist natürlich, ja, dass man den Leuten natürlich auch eine Struktur hat, die das deshalb nur eine Struktur kriegen. Demokratie ist ja von solchen komplexen Strukturen schwierig, aber das möchte man gerne haben, was da ist. Das Dumme ist, wir waren nicht ganz wichtig, was die da wollen. Also, natürlich so ältere Parlamentsdebatten, also das hat ja auch den Reiz, so einen Diktator zu haben, wenn es einfach gut kann, aber so, ich meine, das sind schon irgendwelche Welten, die ich einfach vernünftig zu koordinieren, dass dann eine existierende Struktur rauskommt, ja. Ist ja schwierig. Und da habe ich mir dann so gedacht, das ist Enterprise, das ist das, was Enterprise hat. Und dann kam ich zum Schluss auf den Hand, der von dem schnell Commonwealth gründen würde. Also das Commonwealth wurde irgendwie vernichtet, von dem Akkord oder so. Da war das nur Aufbau, da dachte ich, das ist ein Typ, der ist gerade zum Aufbaustimmung, hier auf das Problem einer Religion, war es manchmal schwierig, erschreckend. Dachte ich, wenn da so ein Typ kommt mit dem Hand, der meint, er müsste hier gerade seine Kultur neu aufbauen, und viele irgendwie so, da haben wir so vielleicht schon ein paar Mal zusammen, weil so, ich habe keine Ahnung, wie man so Verträge abschließt für das Commonwealth. Und das schien ja auch eine ganz andere Sache zu sein, der kommt kein Handhörer, das war ja immer so gewesen. Da dachte ich mir so, kann ich die nicht irgendwie vermitteln, um euch, ich sag mal, so ein strukturelles Konzept von Commonwealth anzubieten. Weil ich dachte mir so, wenn so sein Konzept des Commonwealth, so, ne, der weiß ja auch noch nicht wieder, der ist der Captain, der weiß, der kann nur natürlich überzeugt, das ist ein Typ, der hat auch eine Moralvorstellung, ne. Da dachte ich mir so, kann man den nicht mal zu der Anprozession leer vermitteln, die ich aber zu der letzten Star-Wars-Folge ziemlich schwierig gerade ist. Und da dachte ich, mit so jemandem wie so einem Hand und mit seinem Konzept, und er weiß, wie das organisiert ist, er weiß, wie man Verträge abschließt, er weiß, woran es gerade gescheitert ist. Da dachte ich mir, so Typen der Erfahrung, gerade in Aufbruchsstimmung, wirklich auf Planeten irgendwie zusammenbringen, mit dem Wissen und immer eure Connections zu den verschiedenen Völkern mit dem Beraubung, was ihr da habt. Ich kann mir vorstellen, dass das eine relativ interessante Sache wäre, so sich mal auszutauschen. Ob man da nicht vielleicht, ich sag mal, überlegen kann, ob das nicht ein Tätigungsfeld ist, und sagen wir, das kann man jetzt erweitern, einfach ins Staus und ja. Dachte ich mir so. Ich fand die Idee eigentlich mal interessant. Ich habe überlegt, auch so die Sternzeit, aber das ist alles so, das ist halt schon eine eingefahrene Struktur. Ne? Also, ich kenne ja auch so, da Leute vermitteln können, ich habe sie auch immer nebenbei laufen. Ne? Aber das sind halt Leute, die man Sachen entdecken. Aber ich meine, das ist eine relativ gefestigte Struktur. Ne? Also relativ. Aber den hat auch diese ganzen Aufrufungen dann schon gesurft. Die Technologie ist auf einem ähnlich hohen Niveau. Ich dachte mir, das könnte funktionieren. Ach so. Du dachtest dir, du vermittelst halt diesen Anhang von Star Wars benannt, weil das kommende Konzept und seine Fähigkeiten hier gebraucht werden. Ja, das ist eigentlich so die Idee. Aha, so. Finde ich gut. Also kommt jetzt gerade so ein Zauber von dir und sagt, ich habe so schon zwei, ja. Ja, so natürlich, das finde ich gut. Das Dumme ist natürlich, ich habe gemerkt, ich wollte da so einen Energiekeller stecken, aber echt? Ja, das habe ich gemerkt, jetzt so, natürlich, ich kann mir vorstellen, ich kenne diese Gates und die sind nicht besonders. Also ich kenne diese Energiekeller, ich habe solche Gates schon getestet und die haben nur so Trennhäler drin und das ist nichts. Also ich habe Technologien, die deutlich interessanter sind, also das ist kein Problem. Also wir Würmel, ja, das sind so Sachen mit der Stabilitätsfrage, so auch mathematisch. Ich habe da durchaus Technologien und Sprungtechnologien. Und du hast Sprungtechnologien? Ja, die da deutlich, ich glaube, deutlich effizienter sind. Das ist wieder mehr als... Ich meine, hast du noch nicht so getestet, muss man haben. Also ich habe hier nur gefallen und ein paar andere Forscher, also... Wir arbeiten im Übrigen noch mit Verbrennungsmotoren und unsere einzige vernünftige Rakete verwendet einen Treibstoff, der zu Wasser verbrennt. Ne? Also, wir haben zurzeit also auch das Problem, dass wir gerade hier lokal in der Galaxie 20 Strich angehört sind, wenn wir, ja, wir werden auf Strich angehört, auf der einen Seite haben wir so, ich sag mal so, Elite-Technologie, und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass da irgendwelche Wissenschaftlichkeiten mit irgendwie, Treibstoffe so zu Wasser werden, damit wir dann zum Mond fliegen. Das wird dann auf erfahrene Ähnliches mit vernünftigen Kanälen etwas gut helfen, aber das kommt auch so gut an. Und